Soldaten, zum zweiten Mal begrüßen wir im Felde ein neues Jahr. Guten Mut und zuversichtlich, wie es sich für rechtschaffene Kriegsleiter geziemt. Dieser gute Mut und diese feste Zuversicht sind auch in dem, was wir im abgelaufenen Kriegsjahr erkämpft und gerungen haben, tief begründet. Im Neujahr 15 stand die zweite Armee noch in Russisch-Polen, nachdem sie durch ihre kühne, unaufhaltsame Offensive den Einbruch des Feindes in Preußisch-Schlesien verhindert und die Operationen der Deutschen auf das wirksamste unterstützt hatte. Dann kam die unvergleichlich schwierige und opfervolle Offensive in den winterlichen Karpaten zur Befreiung vom Przemyśl, die zu unserer allertiefsten Schmerz in Schnee und Eis zusammenbrach. Wütende Angriffe überlegener feindlichermaßen folgten. Im ruhmreichen Kämpfen hielt ihnen die zweite Armee stand, bis der Feind sich völlig verblutet hatte. Und dann begann unser Siegeszug über die Karpaten nach Galizien. Wir nahmen Sambor, warfen nach Hartmeringen den Feind über die Wischnia, schlugen ihn glänzend bei Grodek und eroberten Lemberg wieder. Das ganze Reich jubelte uns zu, unser heißgeliebter oberster Kriegsherr begrüßte uns allergnädigst und huldvoll. Im Hochgefühl der Sieger ernteten wir das Korn und den Weizen, die der Feind gesät hatte, und bebauten das wiedergewonnene Land. Neu gestärkt warfen wir da den Feind in kraftvollen Vordringen in den denkwürdigen Kämpfen an der Slotalipa und bei Bialikamien, bei Radziwillow und Podkamien und stehen heute auf feindlichen Boden. Der Herr war mit uns, euch gebührt der Ruhm und der Dank des Vaterlandes. Doch unsere Feinde wollen den Frieden noch nicht. Und so werden wir auch im neuen Jahre kämpfen, guten Mut und zuversichtlich wie bisher, durchdrungen von dem unerschütterlichen Willen durchzuhalten, bis zum friedensschaffenden Sieg. Dazu bedarf der Kriegsmann aber auch des Glücks, und das, brave Soldaten der 2. Armee, wünscht euch vom ganzen Herzen, euer Armeekommandant.